Es weiß und rät es doch keiner, wie mir so wohl ist, so wohl. Ach, wüsst es nur einer, kein Mensch es sonst wissen soll. So still ist's nicht draußen im Schnee, stumm und verschwiegen sind die Sterne nicht in der Höhe, als meine Gedanken sind. Ich wünscht, ich wär ein Vöglein und flüge über das Meer und weit, bis dass ich im Himmel wär. Es weiß und rät es doch keiner, wie mir so wohl ist, so wohl. Ach, wüsste es nur einer, kein Mensch es sonst wissen soll, kein Mensch es sonst wissen soll. Es rauschen die Wipfel und Schauern, als warten zu dieser Stund um die halbversunkenen Mauern die alten Götter, die rund hinter den müden Bäumen in heimlich dämmernder Pracht, was Christo wirr wie Träume zu mir fantastische Nacht. Es funkeln auf mich eine Sterne mit grünem Liebesblick. Es redet rund in die Ferne wie von künftigem großen Glück. Versteinert Brust und Krause sitzt er viele hundert Jahre oben in der stillen Klause. Ich will die Bächlein rauschen im Walde her und hin, im Walde in dem Rauschen, ich weiß nicht, wo ich bin. Die Nachtigallen schlagen hier in der Einsamkeit, als wollten sie was sagen von der alten schönen Zeit. Die Mondesschimmer fliegen, als sähe ich unter mir das Schloss im Tale liegen, und ist doch so weit von hier, als müsste in dem Garten voll Rosen weiß und rot meine Liebste auf mich warten, und ist doch so lange tot, und ist doch lange tot, und ist doch lange. manchmal singe, als ob ich fröhlich sei. Doch heimlich Tränen dringen, da wird das draußen Frühlingsluft, der Sehnsucht Lieder schallen aus ihres Kerkers Gruft. Da lauschen und alles ist erfreut, doch keiner fühlt die Schmerzen im Lied, das dieses Grauen bedeuten. Hast ein Riedel lieb vor andern, lass es nicht alleine grasen. Jäger ziehen im Wald und blasen Stimmen hin und wieder wandern. Hast du einen Freund in ihnen, trau ihm nicht zu dieser Stunde. Freundlich wohl mit Auge und Mund, sind ihr Krieg im tückschen Friede. Was heut geht müde unter, morgen hüte dich. Sei wach und munter. Es zog eine Hochzeit in Bergen klar. Ich hörte die Vögel schlagen. Da blitzte vier Reiter aus Wald und Land. Was war ein lustiges Jagen. Wunder wieder scheinen mit dem Mond.